Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute den ersten Teil eines Hörspielklassikers aus dem Jahr 1955. Der sechste Gesang von Ernst Schnabel. Ernst Schnabels sechster Gesang ist eine moderne Aneignung der Odyssee und ein opulenter Roman für den Funk. Im sechsten Gesang seiner Odyssee erzählt Homer, wie Odysseus als Schiffbrüchiger auf die Insel Scheria gespült wird. Die Königstochter Nausikaa entdeckt den Schlafenden am Strand und bringt ihn an den Hof ihres Vaters Alkinoos. Dort trifft in Ernst Schnabels moderner Version der Dichter Homer bei der Suche nach Material auf seinen Helden. Aber dieser Odysseus ist nicht mehr derselbe, von dem der Mythos einst erzählte. Vielmehr sieht sich der unglückliche Heimkehrer aus Troja plötzlich konfrontiert mit seiner eigenen Legende. In der Inszenierung von Gerd Westphal sind Matthias Wiemann und Will Quadflieg und viele andere große Stimmen zu hören. Die Komposition lag in den Händen von Hans-Werner Henze. Den zweiten Teil bringen wir am kommenden Samstag zur gewohnten Hörspielzeit. Der sechste Gesang. Roman für den Rundfunk in drei Abenden von Ernst Schnabel. Musik Hans-Werner Henze, Regie Gerd Westphal. Erster Abend. Als ich von Circe schied, die mich geborgen hatte übers Jahr, vermochten weder Liebe noch Erbarmen, mich zurückzuhalten. Mein holder Sohn, mein alter Vater, das Glück, das ich Penelope noch schuldete, sie konnten's nicht. Es siegt in mir das brennende Verlangen, erfahren in der Welt zu werden und auch im Elend und im Glanz der Menschheit und trieb mich nun aufs hohe, offene Meer hinaus. Dante, Commedia, der 26. Gesang im Inferno. Der Mann schwamm und schwamm. Er schwamm jetzt die 16. Stunde. Und der Tag, der 4 Stunden nach seinem Schiffbruch gedämmert hatte, ging zu Ende. Jedes Mal, wenn seine blauen, verkrampften Hände durch eine weglaufende Welle hindurch ins Leere stießen, sackte er tiefer und das Wasser schäumte über seinen Kopf hin. Aber er fing sich wieder. Er hob den Kopf und seine Hände machten eine neue Anstrengung. Am Morgen war ein Segel zu sehen gewesen in der Ferne. Wenn die See ihn und das Segel zugleich emporhob, sah er es über das hohe Meer hinschwanken, ein Dreieck, einzeln, weiß wie ein Zahn. Es kam ihm von Zeit zu Zeit in Sicht und dann noch einmal und dann nicht mehr. Auch eine Insel schwamm langsam vorbei, Hügel und triefender Wald. Nun kam die Dämmerung, und der anderen, der großen Insel im Osten, die er den ganzen Tag über gesehen hatte, war er jetzt so nahe, dass er das Rückgrat der Berge erkannte, den Wald in den Flanken. Die See sprang die steile Küste hoch hinauf, wenn sie zurückfiel, spien die Felsen glasigen Gischt hinter ihr her. Der Mann wusste nicht, welche Insel es war. Sie erregte auch keine Hoffnung in ihm. Sie zeigte ihm ihr Gebiss. Aber ehe es ihm noch Angst einflößen konnte, schob sich die Finsternis dazwischen. So kam die zweite Nacht, und der Mann schwamm und schwamm noch immer. »Schau dir diese Hände an«, dachte er, wenn sie starr und wie Vogelkrallen aus dem Wasser hervorstießen. Sie gehörten ihm nicht mehr. In dieser 16. Stunde gehörte ihm nichts mehr, außer dem einen, das er zwischen seiner Brust und dem linken Schulterblatt spürte. Das kannte er lange, jahrelang schon, und immer hatte er bei sich gedacht, dass es ein Pfeil sein müsse, was da in seiner linken Brust steckte. Aber jetzt wusste er, dass es ein Vogel war. Der hockte unter seinem Schulterblatt, schwarz, mit blinzelnden Augen, den Kopf eingezogen und das Gefieder nass und klebrig und wartete auf seine Gelegenheit. So deutlich wie jetzt hatte der Mann es noch nie gespürt und ihm schien, der Augenblick sei nun gekommen. So sehr tat es ihm weh in seiner Brust. Aber der Augenblick kam noch nicht. Gegen Mitternacht warf ihn ein Brecher den geifernden Felsen vor. Steine krachten und Muschelgestrüpp schnitt ihm ins Fleisch, so dass er losließ und versank und kaum noch spürte, wie die See ihn zwischen die Felsen schob und sanft mit einem Male übersand in der Tiefe. Und als er den Kopf wieder über Wasser brachte, fand er sich in einer Bachmündung und hatte Grund unter den Füßen. Er watete voran, und als der Boden trocken wurde, lief er und rannte torkelnd den Uferhang hinauf, bis er gegen einen Baum stieß im Dunkeln. Da blieb er stehen, und wie er stand, wichen die Knie unter ihm, und seine Hände griffen ins hängende Olivenlaub, aber die Zweige gaben nach, und wie er hinstürzte, hörte er es über seinem Kopfe splittern im Holz und hörte, wie der Ast brach, an dem seine Hände hingen, und spürte noch, dass der Ast mit all dem silbergrünen Schaum seines Laubs auf ihn fiel. So blieb er liegen. Der Rabe unter seinem linken Schulterblatt blinzelte mit den Augen. Das war ein kurzer, verlorener Augenblick. Nicht mehr als ein Funken in einem ausgetretenen Hirtenfeuer. Nausikaa erinnerte mich im ersten Augenblick an Helena. Erst spät kam ich darauf, weshalb. Sie stand da vor mir, erhitzt vom Laufen und noch immer in der gleichen Haltung, wie sie erschrocken stehen geblieben war, als sie mich im Gebüsch entdeckt hatte. Die Hand halb vor das Gesicht gehoben, mit gespreizten Fingern, die grauen Augen fest auf mich gerichtet, mit einem strengen Ausdruck. Mir war die Gunst meiner Lage sogleich bewusst, ich war im Vorteil. Das Olivenlaub bedeckte mich, ich konnte sie in Ruhe betrachten, aber sie sah kaum etwas von mir. Und ehe ich mich überhaupt fragen konnte, wer ist das nun wieder, fiel mir Helena ein. Keiner hat Helena gekannt wie ich. Ich meine, gekannt in ihrem Augenblick, als sie die Würfel warf. Ich bin zu ihr geschlichen, als es ins 10. Jahr ging und der Trojanische Krieg unentschieden zu enden drohte. Elpenor hatte mir einen zerfetzten Kittel beschafft, etwas Mehl im Haar machte mich alt, dazu kam ein falscher Bart. Ich zog den Rücken krumm und stellte mich vor ihre Tür. Helena erkannte mich sofort, aber sie schien nicht überrascht. Sie schaute sich um, ob jemand in der Nähe sei, dann sagte sie, komm herein, Odysseus. Das überrumpelte mich fast. Helena hat später behauptet, sie sei entschieden gewesen, entschieden bereits für die griechische Sache, als ich zu ihr kam, aber das ist Täuschung. Selbsttäuschung kommt womöglich hinzu. Helena war niemals entschieden, weder für uns noch für Troja, weder für Paris noch Menelaos. Sie war zu schön, um sich jemals für etwas anderes entscheiden zu können als für sich selbst. Sie langweilte sich nur gerade, als ich kam. Ich weiß, dass mein Glück an einem Haar hing, eine Langeweile. Sie saß da vor mir, auf ihrem Ruhebett, wippte mit dem Fuß und lächelte mich sonderbar an. Sie sagte nur ab und zu, wie hübsch, den Odysseus zu sehen. Sie ließ mich wissen, wie dünn das Haar war. Eine Handbewegung hätte die Wachen gerufen, ein Windhauch über ihre Laune hin. Das würde ihr nichts ausgemacht haben. Der Zwischenfall hätte sie zu einer trojanischen Patriotin gestempelt und die Stadt wäre gerettet gewesen. Ich muss gestehen, so genau hatte ich mir die Sache vorher nicht überlegt gehabt. Ich hatte Helena nicht gekannt. Jetzt saß sie vor mir. Helena, der Mond im Zenit, unnahbar vor Schönheit und infolgedessen auch etwas kalt, voll von der eifersüchtigen Macht ihres Geheimnisses. Mir war klar, dass ich hochspielen müsse. Ich erzählte ihr unseren Plan, den geheimsten. Ich möchte dahinstellen, ob mir der Mut, mir diesen geheimsten Plan einfallen zu lassen, nicht überhaupt erst gekommen ist, als ich hier vor ihr saß, beflügelt von Ungewissheit und dem Wunsche, ihr zu gefallen. Sie klatschte in die Hände. In einem Pferde wollt ihr kommen? Das ist ein Einfall. Sie war Feuer und Flamme und verriet mir alles, was zu wissen uns Not tat. Mir ist Angst gewesen vor Helena, das gestehe ich ein. Angst und verliebt zumute, so wie jedermann Liebe und Angst ergriffen, der sie je sah. Liebe und Angst zugleich. Daher kam es ja, dass sie sich schließlich mit einem blassen Gemahl begnügen musste und mit einem zweitklassigen Verführer. Die Angst vor ihr hat mich nicht mehr verlassen, auch als die Verliebtheit dann umschlug in Bewunderung. Das geschah, als wir im trojanischen Pferde saßen. Wir lagen auf dem Stroh, in dem unsere Waffen steckten. Agamemnon an meiner Seite, dann Menelaos, Ajas aus Lokris und die anderen. Wir hörten Priamos kommen mit Deiphobos, seinem Sohne. Auch Gefolge war zu bemerken und die Damen des Hofes. Es begann mit einigem Geschwätz über den minderen Geschmack des Machwerks, das wir Griechen bei unserem Rückzug von der Stadt da hinterlassen hatten. Dann hörte ich plötzlich Helena. Sie umschritt gurrend unser hochbeiniges Versteck, blieb stehen und streichelte dem Ross die roh gezimmerten Flanken, und nun sagte sie in einem sonderbaren Singsang unsere Namen auf, unsere, die wir in seinem Leibe saßen, wie Helena wusste. Mir stockte das Herz. Agamemnon, sang sie, und sie lockte Odysseus, Ajas und Diomedes, Menelaos, Neoptolemos, Achilleus Sohn. Ein Schweigen entstand draußen und wir bissen die Zähne zusammen. Menelaos spähte mit verdrehtem Auge zu mir herüber, ohne sich zu regen. Er wusste, wozu Helena imstande war, und traute mir zu, es zu ahnen. Es war ja das Schlimmste in unserer Lage, dass wir einander sehen konnten in der Höhle des Pferds. Epeios hatte es aus grünem Holz gezimmert, und in der Mittagshitze waren die Fugen aufgesprungen, sodass eine große Hand von Sonnenfingern die Dunkelheit und unsere Angst durchkämmte. Helena streichelte indessen gelassen die Flanken des Pferds. Das sanfte Geräusch ihrer Hand ließ mich erbeben. Und plötzlich fing sie wiederum an, und wieder waren es die Namen. Unsere Namen, die sie sang, aber der Teufel ritt sie, sie verstellte ihre Stimme, sie ahmte unsere Weiber zu Hause nach, sodass wir Agamemnons Namen mit einem Male nun von den fülligen, geschminkten Lippen Klytämnestras hörten und den des Diomed aus Aialaias süßem Hetärenmund. Mich rief Penelope. Da fuhr Deiphobos dazwischen. Was soll das, Helena? Ein kurzes Schweigen, ein leichtes Scharren ihrer bemalten Fingernägel an der Holzwand dicht neben meinem Ohr und schließlich nun ihre Antwort. Sie sind fort, Deiphobos, mein Lieber. Ich werde sie nicht wiedersehen. Vergiss nicht, ich bin Griechin, aber vergiss auch nicht, dass ich zu euch gehöre. Das war mit Wärme gesagt. Niemals betrog sie überzeugender. Und wieder fiel mir der Stein vom Herzen. Ich habe sie nicht wiedergesehen, Helena. Nach dem Fall der Stadt ging alles drunter und drüber und ich reiste ab. Ich verlor sie aus dem Sinn, nein, ich verlor sie aus den Augen, bis zu dem Augenblick, in dem ich Nausikaa nun sah. Sie stand da, schön und sehr jung. Und sie schaute mich mit ihren grauen Augen prüfend an und sagte, ich habe dich etwas gefragt. Der Mann im Gebüsch hatte sie unverwandt, verloren angeschaut. Er kam zu sich. Er stützte sich auf seinen Arm und fragte zurück, verzeih, ich habe dich nicht verstanden. Was war es? Wie kommst du hierher? Und sag, wer bist du? Aber wie sie noch sprach, wusste sie schon, dass es nicht mehr die gleiche Frage war wie vordem. Sie hatte etwas wissen wollen, überrascht, wie sie war, als sie ihn liegen sah im Laub. Aber er hatte den Kopf gehoben und sie angeschaut. Und mit einem Male bedeutete es gar nichts mehr, eine Antwort zu bekommen. Aus Worten war jetzt nichts mehr zu erfahren. Nicht die Wahrheit, nicht in diesem Augenblick. Der Mann lächelte sie an und sagte, »Du musst verzeihen, dass ich nicht aufgepasst habe.« Mir ging etwas durch den Kopf, als ich dich sah. Was? Eine Erinnerung. Ich habe einen Baum gesehen, dem siehst du ähnlich. Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehst du nicht. Du siehst ihm trotzdem ähnlich. Es war eine Palme. Ich sah sie, als ich das letzte Mal in Delos war. Ist Delos weit? Kennst du Delos nicht, Najade? Ich bin keine Najade. Das wird man sehen. Gib mir etwas zu essen, ich habe Hunger. Du solltest dich erst baden. Ja, das will ich tun. Und du gibst mir ein Hemd von eurer Bleiche da drüben und dann etwas zu essen. Wie heißt du? Nausikaa. Und wie heißt die Insel, auf die wir geraten sind? Wir? Ich wohne hier. Es ist Scheria. Aber jetzt fragst du mich aus. Das ist Scheria. Es ist nur eine kleine Insel. Ja, ich weiß. Warst du schon hier? Nein, aber ich habe von Scheria gehört. Es ist schon lange her. Der Mann wollte aufstehen, aber er erinnerte sich, dass er nackt war unter dem Olivenlaub. So sagte er, Geh jetzt, ich will mich waschen. Mir ist übrigens auch noch etwas anderes durch den Kopf gegangen, als du da vor mir standst mit einem Male. Nausikaa wurde rot, sie ging. Nach dem Bade fand er neben seinem Lager ein weißes Hemd und einen dunkelroten Mantel liegen. Der Mantel war ungewöhnlich zugeschnitten, er war viereckig und hatte ein rundes Loch in der Mitte. Als er den Kopf hindurchsteckte und die Hände prüfend hob, rieselte eine Girlande von Granatäpfeln aus weißem Zeug geschnitten und auf den roten Wollstoff aufgenäht über seine Gelenke. Er fand sich seltsam feierlich und melancholisch eingekleidet. Er traf Nausikaa in der Nähe der Bleiche wieder. Ihre Mägde sammelten die trockene Wäsche ein, legten sie zusammen und packten sie auf einen Maultierkarren. Nausikaa gab ihm zu essen. Kommst du direkt von Delos her? Nein, ich komme von Ogygia. Ich habe mein Boot verloren im Sturm vorgestern Nacht und es hat mich hierher getrieben. Wo wolltest du hin? Der Mann schaute mit schrägem Kopfe, während er langsam kauend sagte: Diese Bachmündung war übrigens die einzige Stelle, wo ich landen konnte. Das ist wahr. Ich habe Glück gehabt. Es ist der einzige Bach, den wir hier haben. Wir waschen unsere Wäsche hier. Zu Hause haben wir nur eine Quelle. Wer ist dein Vater? Alkinoos. Und du hast Geschwister? Oh ja, Brüder. Du bist das einzige Mädchen? Deshalb ist ja meine Mutter so unglücklich. Unglücklich? Sie ist ungeduldig. Weshalb ungeduldig? Mütter glauben immer, man könnte Zeit sparen. Als wenn man Zeit sparen könnte. Nausikaa war wieder rot geworden. Sie gab ihm mehr Brot und sagte dabei: Meine Mutter erwartet mich mit der Wäsche zurück. Deshalb ist sie ungeduldig. Und sie gab ihm Oliven und schenkte ihm Wein aus dem Krug in die Schale. Und der Mann trank und schaute sie unverwandt an, bis sie ihn fragte, ohne ihn anzusehen. Und du willst weiter? Wohin nun? Ich habe gesagt, ich will nach Hause. Und sie fragte, ist das weit? Und ich antwortete, von Scheria ist nichts mehr weit. Da sagte sie, vielleicht lässt mein Vater dich heimbringen. Sie fuhr mit ihren Mägden davon, ich folgte ihnen, ich ging langsam. Ein Stück weit sah ich sie noch vor mir auf dem Wege, doch bald gerieten sie mir aus den Augen. So fing es an mit mir bei den Phäaken. Wo willst du hin? So hat es angefangen. Die Frage war natürlich. Mein Leben lang bin ich gefragt worden, wohin ich wolle, und immer sagte ich, nach Hause. Die Antwort lag in der Luft, und jedermann hat sie verstanden und hingenommen und sich bedenkenlos darauf verlassen, ich auch. Doch als ich diesmal sagte, ich will nach Hause, Nausikaa, da gab es einen feinen Ton, ein kurzes Zischen in der Luft, und eine Schlinge fiel mir um den Hals. Sie würgte mich. Wohin soll ich denn sonst? Seht an, wir sind bei den Lotophagen gewesen. Wir haben vom Lotus gegessen und sind ihm verfallen, jeder auf seine Weise. Als wir vor Troja lagen, hatten uns armenische Hausierer mitunter mit Haschisch versorgt, unter der Hand, versteht sich. Da ich mir nichts aus Illusionen mache, bin ich nie recht auf den Geschmack gekommen. Es steckte nicht viel Fantasie darin. Mir fielen bei klarem Kopfe ganz andere Geschichten ein. Doch mit dem Lotus steht es so. Nicht der Lotusesser wird im Kopf verrückt. Die Welt verrückt sich, rückt ins rechte Licht. Versteht ihr das? Nehmt unser Beispiel. Wir waren eine Nacht nur bei den Lotusessern. Doch schon am anderen Morgen zeigten unsere Kompassnadeln nicht mehr nach Norden. Mit Hirngespinsten hat das nichts zu tun, es sei denn, man leugnete die Möglichkeit von objektiven Illusionen. Bei den Lotophagen entschied sich alles. Und es entschied sich kaum für uns. Die Geschichte ist bekannt, man rechnet sie zu den Leiden meiner Irrfahrt. Doch ich begreife nicht, warum alle Welt sie eigentlich nur halb erzählt. Ihr wisst, dass wir 9 Tage brauchten, um dem Nordsturm zu entrinnen, der unsere Schiffe nach dem Fall von Troja vor Kap Malaya überfiel. Er blies uns vor sich her wie Stroh. 9 Tage war es Nacht. Am 10. in der Frühe plötzlich riss der Himmel auf, da fanden wir uns wieder, in einem fremden, flachen, brandig-weißen Meere. Es war der Golf von Gabes, wie sich herausgestellt hat. Wir setzten Segel und steuerten nach Süden, wo Land in Sicht war, eine Dünenküste, flach, gelb, darüber Palmen, struppig-grün wie Gras. Mennings war es, die Barbarei. Und kurz nach Mittag liefen wir in den geschützten Hafen von Umsuk ein. Wir waren am Ende unserer Kraft. Meine Leute schliefen, wie sie waren, auf den Ruderbänken ein. Ich raffte mich auf, kroch vor zum Mast und warf das Fall los. Das Segel fiel und deckte alle zu. Ich wartete, bis meine Schiffe, alle 12, im Hafen waren und hielt mich fest am Wand. Langsam wankten sie herein, verwittert, salzüberkrustet. Tauwerk hing vom Rick und streifte die Hafenmolen. Die toten Segel schwappten. Sie machten eins nach dem anderen hinter unserem hohen Bollwerk fest. Das dauerte eine Weile. So kam es, dass ich die Leute aus der Stadt noch sah, die zu Hunderten auf dem Quai zusammenliefen, hoch über unseren Köpfen. Ich spähte hinauf. Da war wieder der Himmel, blau wieder, glatt, leer, schlüpfrig wie eine Schlangenhaut und nicht zu fassen. Und wie aus diesem Himmel ausgeschnitten und auf der Mauerkante aufgereiht, unzählige Gesichter. Sie waren gelb und schwarz, Turbane dazwischen und große stille Mohrenaugen. Sie blickten freundlich, doch kein Wort fiel. Es war wie eine verabredete Maskerade, kein Gruß, kein Laut. Sie fragten nicht, woher und wer wir seien. Nichts. Sie sahen aus, als wüssten sie ganz sicher, dass es kein Schicksal gibt. Oder nichts als Schicksal. Ich wollte ihnen winken und hob die Hand. Aber ich war auch am Ende. Ich fiel vornüber auf die Ducht und schlief im selben Augenblick. Im Dunkeln erst erwachte ich. Ich wusste nicht mehr, wo ich war und rief. Vom Vorschiff her kam Antwort. Elpenor saß da auf der Reling. Elpenor, der dümmste und darum auch der treueste von allen, hatte mich bewacht. Doch später in der Nacht hat er sich auch davon gemacht. Umsuck, ich sage euch, ist ein gottverlassenes Nest. Der Hafen, 2 Dutzend Straßen, die sich im Sand verlaufen, das ist alles. Und die Häuser blicken aus schiefen Fenstern gelb und verschlagen in die Gassen. Dürre Esel standen angebunden an den Türen. Sie ließen die Köpfe hängen und horchten mit spitzen Ohren auf den Himmel. Da stand der Mond. Was für ein Mond! Und mitten in der Nacht ein Licht, süß-bitter wie Zikadenschrei. Es war der Mond, auf den die Esel horchten, ein honiggrüner Wüstenmond. Und alle Sterne steckten hinter seinem Rücken. Meine Gefährten fand ich im großen Hof einer Hafenschenke sitzen. Sie feierten, doch das ging seltsam zu. Sie hatten ganze Körbe von sonderbaren Früchten vor sich stehen. Chinesische Datteln, sagten die Eingeborenen, oder Jujubbeeren. Es war Lotus. Und sie tranken eine Art Absinth, destilliert aus diesen Lotusfrüchten und mit Anis versetzt. Sie saßen stumm und mit verglasten Augen, kauten Lotus und spuckten die Kerne vor sich hin. Und zwischen ihnen saßen die Mohren aus der Stadt und sangen. Und das war sonderbar. Da war ein Alter mit einem gelben Turban. Der sang den Mond an, mit kurzen, wunderlichen Rufen, die ich nicht verstand. Er sang mit hoher Stimme und wie im Traum und wie begeistert. Und jedes Mal, wenn sein Ruf hoch und schrill den Mond wirklich fast erreichte, die große Insel mitten in der Nacht, fielen die Mohren ein und summten laut und knurrten rau und meine Leute wiegten sich. Wer schlug den Takt? Makareus schob mir den Schnapskrug zu. Ein wundervoller, süß beklommener Geruch stieg aus der Kanne, und ich hatte kaum getrunken, da hörte ich auch ein dumpfes, dunkles Trommeldröhnen in der Ferne, und ich fühlte mich schläfrig und benommen wieder. Aber jetzt war die Müdigkeit wie eine Zauberei mit bunten Spiegeln vor meinen Augen. Wir saßen eingesperrt im Bauche einer ungeheuren Galeere und summten, heulten dumpf und ruderten und sahen nichts. Und nur der Alte mit dem gelben Turban, der den Mond anrief, der sah das Meer. Ich fasste nach dem Krug und trank ihn leer. Da spürte ich den Blick des Alten mit dem Turban. Er winkte mir verstohlen mit den Augen. Ich stand auf und ging zum Torweg. Er folgte mir. Und wie wir auf der Straße standen, sagte er: Komm schnell, Sie sind in Fahrt jetzt, komm! Und er ging schnell und leicht den Quai hinab mit klappenden Pantoffeln und führte mich zu einem abgelegenen Teil des Hafens. Ich stockte. Im toten Wasser und wie mit Kohle in den Spiegelschein des Mondes eingezeichnet, lag eine ganze Flotte halb versunkener Schiffe. Mir sträubten sich die Haare. Maststümpfe spießten aus dem Wasser, geborstene Steven, Klüverbäume, faule Hulke steckten halb im Mutt, der Mondschein gluckste und nagte an den nackten Rippen und immer, wenn sich die Welle lautlos hob, schlürften die Rümpfe schwarzes Wasser, das ihnen wieder aus den Seiten rann, wenn sie sich senkte. Das klang, als stöhnte etwas und ertränke. Der Alte war auf das Verdeck einer großen Dau gesprungen und machte sie am Mast zu schaffen. Er kicherte. Komm, steh nicht herum. Was staunst du? Auch wir waren einmal heil und jung, als wir zum ersten Mal hier einliefen. Komm jetzt her. Er holte die Schott an und heißte die Gaffel, aber da war kein Segel zwischen Baum und Gaffel. Doch als er wieder drängte, bin ich ihm gefolgt. Wir liefen aus und das ging schnell und lautlos. Ich kauerte im Bug der Dau und hielt mich an den Spanten. Das Hafenfeuer hat uns nachgeblinkt, dann waren wir auf See und stiegen auf. Schau aus, schau aus, Odysseus. Er wendete im Mondschein und nach 2 Meilen sah ich den Hafen wieder in der Tiefe unter uns. Sah seine Schiffe liegen und ein Esel schrie herauf und eine Stunde später sah ich den Morgen im Osten kommen und sah den Mond, dem wir schon nahe waren, sacht nach Westen sinken und sah die Erde unter mir, hell, halb noch vom Mondlicht, das bis Kreta reichte, und halb vom Morgen schon. Da sah ich Länder, und der Alte zeigte mit dem Finger, rief mir die Namen zu, und ich sah alles, was er wusste, doch wenn ich die Namen wiederholen wollte, waren sie plötzlich nicht mehr wahr. Ägyptos, Hindukusch und Samarkand, das klang nach Sternen. Und es roch jetzt auch nach Sternen. Doch wie ich auffuhr und in die Höhe schauen und die Sterne suchen wollte, war ich schläfrig mit einem Male. Es ging mir süß durch alle Glieder und auch zugleich wie Blei. Im Morgengrauen hat es mich geweckt, was weiß ich nicht. Ich fand mich auf der Hafenmauer hocken und hob den Kopf und sah mich um. Im Rinnstein lag ein Mann, der schlief. Ich rief Elpenor. Er hat sich nicht gerührt. Elpenor! Nichts. Ich stand auf. Da sah ich in der Tür der Schenke eine junge Mohrin stehen. Sie rief leise. Suchst du etwas? Wo ist der Wachmann? Sie stand und lehnte an der Mauer, wie die Hafenmädchen in den Gassen stehen und warten. Ich fragte, hast du ihn gesehen? Willst du etwas von ihm? Er soll an Bord gehen. Jetzt? Sie war wunderschön, das sah ich jetzt. Und ich lachte sie an und sagte, warum nicht jetzt? Wir laufen aus. Um diese Zeit? Sie zog ihr Kopftuch fröstelnd unterm Kinn zusammen und sagte, man reist hier nachts. Das solltest du jetzt wissen. Ich wollte etwas erwidern. Doch jetzt sah ich etwas. Sie hielt ihr Tuch mit beiden Händen fest. Das waren sonderbare Hände. Die eine war schwarz und eine rechte Mohrenhand. Die andere jedoch war fein und zart und weiß. Und beide lagen beieinander auf ihrer Brust. Wenn du deinen Wachmann suchst, sie liegen alle hier im Hof und schlafen. Ich will ihn rufen, sagte ich. Dabei ging mir durch den Kopf, ist sie verkleidet, steckt sie in einer fremden Haut, die um ein Stück zu kurz ist für beide Hände. Ich griff nach der Tür. Lass sie doch schlafen, sie haben viel zu viel getrunken. Schaut ihn da an. Sie nickte zu dem Mann hin, der im Rinnstein lag. Ich erkannte jetzt Eurylochos. Ich habe auch getrunken und bin wach. Ja, du... Du bist ja auch Odysseus. Lass sie schlafen. Du hast sonst Schwierigkeiten. Mit wem Schwierigkeiten? Mit deinen Leuten. Schwierigkeiten, rief ich, das reizte mich. Ich schrie, Steuermann! Eurylochos rührte sich, erhob den Kopf. Ja, was ist? Ich befahl ihm aufzustehen, die Leute zu sammeln und an Bord zu gehen. Wir laufen aus. Ist gut. Er blinzelte blöd in den grauen Morgen und schlief weiter. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen jetzt? Der Lotos. Was ist damit? Die Neugier steckt darin. Für eine Fahrt nach Ithaka seid ihr zu weit vom Kurs gekommen. Das saß. Ich schluckte. Wer hat dir etwas von Ithaka gesagt? Du wirst Schwierigkeiten mit ihnen haben von nun an. Sie werden bleiben wollen, wo sie sind, nichts weiter. Und den Mond ansingen und die Galeere rudern wollen, die Große. Ich unterbrach sie kalt. Die Große, die hier auf eurem Schnapsmeer fährt. Aber sie lachte nur. Bist du nicht schön gesegelt? Ich sagte nichts. Ich wollte meinen klaren Kopf behalten. Aber es ging in mir um. Was ist mit ihren Händen? Sie sind schön, wenn sie auch unfähig zu sein scheinen in gewisser Weise. Unfähig zum Beispiel Kleingeld abzuzählen. Zugleich aber auch von großer, rätselvoller Kraft. Es war die nobelste Verstümmelung, die ich je sah. Ich sagte, was ist mit deinen Händen? Aber sie zog ihr Tuch nur fester. Ihr kamt von Ismaros, nicht wahr? Das traf mich wieder. Es war nicht gut, dass ich etwas von unserer Schlappe von Ismaros herumgesprochen hatte. Ich warf ihr hin, wir sind von Kythera gekommen. Na, na. Ich biss mir auf die Lippen. Und Ismaros habt ihr geplündert? Da gestand ich ihr die Wahrheit. Wir wollten nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Und wohin wollt ihr jetzt? Nach Ithaka. Mit leeren Händen? Die Kikonen haben euch doch alles wieder abgenommen. Mir braust es in den Ohren. Sie war schön. Schön und frech und wie ein Engel. Und ihre Hände, Adler und Taube im Nest auf ihrer Brust. Das betörte mich. Seltsam war nur, dass beide einem Adler ähnlich sahen. Und beide einer Taube. Ich sah ihr ins Gesicht und holte Luft und fragte jetzt, soll ich bleiben? Eine Nacht noch? Sie lachte laut und rief, mit leeren Händen? Nein, geh und such deine Leute und lauf aus. Ich ließ sie stehen. Sie rief mir leise nach. Komm zu dir, Odysseus. Ich griff Eurylochos am Kragen, riss ihn in die Höhe und schüttelte ihn wach. Steh auf, Steuermann, such die Leute. Er heulte vor Betrunkenheit und seine Beine wollten ihn nicht tragen, aber er gehorchte und taumelte davon. Und als die Sonne aufging, sind wir ausgelaufen. Drei oder vier von meinen Leuten hatten wir mit Gewalt an Bord schleppen müssen. Sie sträubten sich mit allen Kräften. Sie wollten nicht mehr weiter. Sie wollten gar nichts mehr. Elpenor war unter ihnen. Perimedes fand einen Krug Lotoschnaps unter seinem Rock versteckt. Er warf ihn über Bord. Elpenor war noch lange niedergeschlagen über den Verlust, auch als er seinen Rausch längst ausgeschlafen hatte. So kamen wir davon. Keins meiner Schiffe ist zu der Schnapsflotte von Umsuk gestoßen. Doch kamen wir davon, mit heiler Haut, das ist mir manchmal durch den Kopf gegangen des Nachts auf See. Wir ruderten und wussten nicht, wohin. Meine Leute sangen manchmal jetzt im Mondschein. Sie hörten noch immer auf die große Trommel, die hinter dem Monde einer schlug. Ich selber hörte sie. Wir sprachen nie darüber. Aber wir sprachen auch nicht mehr von Ithaka, ich gestehe es. Polyphem hieß unser nächstes Abenteuer. Danach hat Aiolos uns vergebens heimgeschickt, ihr wisst es. Bei den Lestrygonen in Telepylos endlich haben sie gemeutert. Ein einziges Schiff ist mir geblieben, doch auch seine Mannschaft hat sich bald gelichtet. Sie sprangen ab, sie machten sich davon, sie sind der großen Trommel nachgelaufen. Der eine kroch zu einer Küchenmagd mit blödem Kussgesicht, der andere fand einen Schlauch voll Wein und stand nicht wieder auf. Und als wir nach Sizilien kamen, haben sich die Letzten mit einem Kopfsprung in den Tod davon gemacht. Ich bin entronnen, ich allein. Weiter, hat es in mir gesagt. Und komm zu dir, Odysseus. Das wurde eine weite Reise. Eine Stunde wegs, hatte Nausikaa gesagt. Und der Mann ging, und der Weg stieg steil an, und er näherte sich jetzt dem Sattel des Tales. Die Erde wälzte sich schwer nach Osten, blind, blindlings bestrebt, alte Tage gegen immer neue einzuhandeln. Sie sank mit ihrer Septemberlast langsam in den eigenen Schatten, der um diese Zeit schon hoch über der syrischen Wüste stand, während es über Troja erst zu dämmern anfing, wo keiner auf neue Tage mehr wartete und niemand wohnte als ein Fledermausschwarm alter Weiber. Sie schlurften jetzt heim am Abend in ihren Unterschlupf. Sie machten dabei noch immer einen großen Bogen um die Stelle des Marktes, wo sie am Abend vor der allerschlimmsten Nacht der Stadt das hölzerne Pferd zuletzt hatten stehen sehen. Vor Feria aber stand die Sonne noch immer einen Fuß hoch über dem Horizont, als der Mann die Höhe erreichte und die große Wegbiegung zum Hafen und zur Stadt der Phäaken hinabzusteigen begann. Das war ein Augenblick von großem Glanz. Die Bergstadt über der Bucht blühte im Goldstaub. Lange Schiffe liefen ein und machten fest im Hafen zwischen den anderen allen, die dort schon lagen. Rufen und Riemenschlag und das langsame Wehen der braunen Fischernetze, die in vielen Masten zum Trocknen hingen. Der Mann hörte in der Ferne ein schwaches Geräusch, wie mit einer Nadel auf einen Tonscherben geritzt. Schnellen Hufschlag und das Geknirsch von Karrenrädern, die sich auf dem steinigen Wege der Stadt näherten. Ich folge ihr, dachte er, und Nausikaa auf dem Karren dachte, er kommt. Sie haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Beim Mahle erhielt ich einen Ehrenplatz. Die Nacht verbrachte ich in der großen Halle. Ich lag allein und mir war sonderbar zumute. Die Balken des Phäakendaches über meinem Kopfe knarrten. Das war der Nachtwind. Ich schloss die Augen. Da fühlte ich die Brandung ringsumher im Finstern. Ich war in guter Hut und doch hat es die ganze Nacht in mir genagt und mich gefragt, hat Circe dich getäuscht? Hat sie sich selbst getäuscht gar, als sie beim Abschied sagte, wenn du am Ende Scheria erreichst, hast du gewonnen. Ein Windstoß fuhr durch die Bäume draußen, ein Fenster knarrte, irgendwo im Hause fiel eine Tür ins Schloss, dann war die Bö vorbei. Sah so die Rettung aus? War es nicht nur die letzte, schlimmste Falle? Die Frage hat mich jahrelang beschäftigt, bis ich einsah, dass sie falsch gestellt war. Scheria war ein Abenteuer. Was will da Rettung oder Falle schon besagen? Ihr müsst verstehen, was ich meine, wenn ich von Abenteuern rede. Abenteuer und Heldentaten sind zweierlei. Wenn ich es recht begriffen habe, so schließen sie sogar einander als Möglichkeiten aus. Der Trojanische Krieg zum Beispiel war kein Abenteuer, sondern eine Tat. Langweilig und ermüdend wie alle großen Taten dieser Art. Da ich das Hauptverdienst am Siege trug, fiel auch an mich der höchste Preis. Hekuba, die Königin von Troja, wurde mir zuteil. Das war sehr ehrenvoll für mich, doch nicht recht praktisch. Die Königin war zart und angegriffen, auch schon bei Jahren. Und ich hatte doch von allen Griechen den längsten Heimweg noch vor mir. Ich zögerte nicht lange, sie zu verschenken und kehrte der Stätte unserer Taten den Rücken mit einem faden Nachgeschmack im Munde. Ich ging nach Ismaros. Ich gebe zu, dass ich es in der Absicht tat, mich zu bereichern und holte mir die erste böse Schlappe. Ich stutzte und ich überlegte. Das Blatt hatte sich gewendet, das spürte ich sofort. Ich meditierte über das Verhältnis von Tat und Lohn, bis mich die Mondnacht bei den Mooren von Umsuk am Ende dann befreite. Sie nahm mir jeden Sinn für Ruhm und schenkte mir dafür die Hoffnung auf mich selbst. Ich war gespannt und ließ mich treiben. Ich reiste viel und die verschiedensten Erfahrungen belehrten mich, die Welt als Abenteuer zu betrachten, sie selbst und als ein Labyrinth der Fantasie. Da ich kein Theseus bin, blieb mir der Sieg erspart. Kein roter Faden zerrte mich zum Ausweg. Gewiss ist auch im Labyrinthe nichts umsonst. Es ist jedoch erlaubt, das Glück mit Niederlagen zu bezahlen. Wenn ich nun sage, Scheria war ein Abenteuer, das Wunderbarste meiner langen Fahrt, so gestehe ich, dass Glück und Niederlage nie vollkommener gewesen sind als hier. Es kam dazu, dass mich dieses Abenteuer auf sonderbare Weise alle früheren noch einmal erleiden ließ. Jetzt erst bekamen sie Gestalt und Hintergrund und Sinn. Denn nun verstand ich, was die Engel reden. Hört, wie es anfing. König Alkinoos war mir mit ausgebreiteten Armen auf der Schwelle seines Hauses entgegengetreten, als ich kam. Er musterte mich strahlend und sagte, »Willkommen, Freund, Nausikaa hat uns von dir erzählt.« Er sagte das, als hätte man seit Jahren schon meine Einkehr ungeduldig erwartet. Er ist ein pathetischer Mann. Sein langer, grauer Bart erbebte, als er etwas vom Schutze der Götter hinzufügte, der über meinem Haupte deutlich zu bemerken sei. Und er ließ durchblicken, dass es ihn kaum verwundern würde, wenn ich selber ein Gott gar wäre, Gott oder Sohn eines Gottes. Der Unterschied, so blinzelte er mir zu, fall in einem Augenblick wie diesem nicht ins Gewicht. Arete, die Königin, die am Herde saß und Feigen schnitt, machte der Verlegenheit ein Ende, indem sie herüberrief, »Seit wann tragen denn die Götter deine Mäntel, Alkinoos?« Alles lachte. König Alkinoos hat mehrere Söhne, sie scheinen wohl geraten. Sie saßen in einer Reihe an der Tafel. Im Schatten eines Pfeilers sah ich Nausikaa wieder. Doch ich traute mich nicht, sie zu begrüßen, nicht einmal mit den Augen, auch nicht verstohlen, denn am Tische mir gegenüber nahm ein junger Mann jetzt Platz, der fixierte mich, unverwandt, als habe er von irgendwem den Auftrag, mich zu überwachen. Mich verstörte seine stechende Aufmerksamkeit, bis ich endlich merkte, dass er nur schlecht sah. Er litt an den Augen, davon kam sein sonderbarer Blick, der mir ein Loch in meine Seele bohrte und mich zugleich auch ganz beschirmte. Mir ging im Kopf herum, kennst du ihn? Hast du ihn irgendwo einmal getroffen? Kann er dich kennen? Aber nein. Der König sagte mir zu, dass er mit den Phäaken sprechen werde, was meine Heimkehr beträfe. Es zeugte von Großherzigkeit und bester alter Schule, dass er mich nicht ein einziges Mal nach meinem Namen fragte an diesem ersten Abend und auch nicht danach forschte, wohin in aller Welt ich eigentlich heimzukehren wünschte. Das war mir nur recht. Ich war vorsichtig geworden mit den Jahren. Wenn ich offen sein soll, ich traute mir seit einiger Zeit mitunter meinen Namen nicht mehr zu. Dagegen fragte der König, woher ich käme, und ich wollte gerade antworten von Ogygia, als ich die Augen des kurzsichtigen jungen Mannes wieder spürte. Unsere Blicke trafen sich für eine Sekunde. Der seine lauerte, meiner fragte, was willst du? Da hörte ich mich sagen, ich komme von Troja. Ich glaubte zu bemerken, dass er leicht mit dem Kopfe nickte. Meine Antwort hatte alle am Tische zum Schweigen gebracht. 3 Dutzend Augen starrten mich an. Der König fragte, du bist Grieche? Ja. Troja ist besiegt. Zerstört. Troja. Troja. Die Helden von Troja, die Helden! Lauf einer zu, Laodamas, lauf zu Demodokos hinüber und hol ihn her. Sag ihm, die Helden seien angekommen. Ich erkundigte mich, wer Demodokos sei. Der König sagte strahlend, das ist der Beste von uns allen. Er liebt Geschichten. Besonders trojanische Geschichten. Er wird seinen Ohren nicht trauen. Die Mägde trugen nun das Essen auf, wir aßen, das gab mir Zeit zu denken. Mir fiel ein, dass ich irgendwo einmal von einem Schiff aus Kimmeria, wenn ich mich recht entsinne, gehört hatte, die Phäaken steuerten ihre Schiffe nicht mit dem Ruder, sondern der König selber lenke sie von seiner Insel aus mit Wünschen, mit weitfliegenden Gedanken an das Reiseziel. Ich erzählte dem König die Geschichte in der Hoffnung, ihn zu unterhalten, aber er lachte nicht, er schwieg dazu. Er schwieg so deutlich, dass ich nicht noch fragte, ob es wahr sei. Nur der Kurzsichtige schwieg nicht. Man muss das Reiseziel natürlich kennen. Da war ich still und aß. Ich merkte, dass seine Blicke an mir hingen. Er zählte mir die Bissen in den Mund. Hier wird scharf beobachtet, dachte ich. Als ich einmal zu Nausikaa hinüberschaute, folgten seine Blicke meinen Augen wie ein Schatten. Ich stockte, mir war, als verdrehe mir irgendetwas den Kopf. Und ich gehorchte, ich schlug die Augen nieder. Man zügelt hier nicht nur Schiffe mit Gedanken. Ich schüttelte mich ein wenig, aber ich wurde den Einfall nicht mehr los. Im Garten draußen schlug ein Hund an. Als die Mägde das Geschirr hinausgetragen hatten, kam Demodokos. Alkinoos hob den Weinkrug, trank den Göttern zu und gab Demodokos das Wort. Der lehnte an der großen Säule mitten in der Halle, dem Herde zugekehrt, und hielt die Hände in den Feuerschein. Troja ist die Szene, so hob er an, und er erzählte von Briseis und Chryseis und vom berühmten Streit der Helden im Griechenlager vor der hart bedrängten Stadt. Er kam nicht leicht in Fluss, hier galt es, Schatten zu beschwören, große Panoramen und standzuhalten, wenn es aus den Himmeln blitzte und das Geschick mit roten Diagonalen den Menschenplan durchkreuzte. Man saß geduckt am Tische, der Wein blieb stehen, die Lampen wurden nicht geschneuzt, sie blagten bald, und nur vom Feuer auf dem Herde kam noch Licht. Doch das war nun mit einem Male auch nicht mehr geheuer. Es zog die Blicke an wie ein Magnet, und jedem, den die Augen nicht betrogen, erschienen jetzt im Feuer, wie aus dem Grund der Erde sacht heraufgeweht, die wunderbaren Bilder. Chryseis wurde sichtbar, magisch in den ungewissen Flammenschleier projiziert. Sie hielt das Haupt gesenkt und trauerte um die verlorene Inselheimat. Briseis danach, die mit schmachtenden, verliebten Augen schon dahin blickte, wo, als die Szene wieder wechselte, Achilles jetzt zum Vorschein kam, dem wieder Agamemnon gegenübertrat. Von den Feigen, die unter dem Hallendache zum Trocknen hingen, fiel ein Ring herab, doch keiner wagte seinen Kopf danach. So blieb er mitten auf dem Boden liegen. Mein Gott, Brise ist und Chrise ist. Ich sehe sie noch vor mir. Sie waren jung und hübsch, gewiss. Ich bin niemals anderer Meinung in diesem Punkt gewesen. Aber war es nicht ein Skandal, dass zwei junge Dinger, Männer, Helden wie Achilles und Agamemnon, um die Besinnung, um den Verstand beinahe bringen konnten? Die Affäre kostete uns alle fast Kopf und Kragen. Ich musste lachen, als ich sie hier unter den Phäaken auf Scheria unversehens wiedersah. Denn ich gebe es zu, ich habe sie wahrhaftig auch gesehen, im Geisterfeuer auf dem Herd des Königs. Dabei war Demodokos ein Sänger zweiter Güte, ich hatte schon Besseres gehört. Er stand an seiner Säule, deklamierte wuchtig mit den Händen, sodass sein ganzer weißer Mantel wogte im Flammenschein. Er war in einen halben Singsang verfallen. Bald schlitterte er hinüber in die Poesie und sprach in Knüppelfersen. Kurz, es entstand ein Wirrwarr aus Geschichten vom Hörensagen und blankem Unsinn. Ein Schwall von halber Kunst, ein Wust von Viertelwahrheit also. Aber ich kann es nicht leugnen. Ich habe sie auch gesehen. Brise is und Chrise is. Es ging hin und her, bis Achilles und Agamemnon auftraten. Gewiss, es war ganz so, sie traten auf. Doch je länger Demodokos da vage fantasierte, umso sonderbarer waren sie anzuschauen. Sie schienen mir kleiner zu werden mit einem Male. Kleine, große Helden. Ihre Bewegungen wurden steif und eckig und plötzlich war mir, als wäre zwischen Herd und Esse da ein Theater aufgeschlagen, ein Puppentheater, wie ich es in Ajaja gesehen hatte. Und ich atmete auf. Es war vorbei mit der Hexenkunst des Meisters. Er zählte noch immer, er war in Feuer jetzt und seine Stimme heulte vor Ergriffenheit und Ausdruck. Er schüttete sich aus. Aber die eingeschrumpften Helden waren nun erkannt. Sie hingen an Fäden, sie stolzierten auf Schlenkerbeinen über die Bretter. Zwerg Achilles, Agamemnon zwei Spannen groß. Ich musste lachen, denn selbst über all die Jahre und Meere der Zwischenzeit, sogar durch das Fernrohr, das uns Demodokos verkehrt vor die Augen hielt, betrachtet, hatte sich manches doch erhalten von Agamemnons bombastischer Hohlheit. Trojanische Weibergeschichten. Nun, man weiß, Achilles und Agamemnon wurden laut, gerieten aneinander, sie griffen endlich zu den Waffen, bei dem Demodokos freilich waren es Kindersäbel und Schilder aus Silberpappe, mit denen sie da rasselten. Mit einem Wort, wie die Sache immer heißer wurde, trat ein Dritter auf, genauso bunt lackiert und puppenhaft wie sie, der griff ein. Er versuchte offensichtlich, das Schlimmste zu verhüten, und ich stutzte. Aber wie ich noch überlegte, wer dieser Dritte gewesen sei, von dem Demodokos da redete, und wen in Gottes Namen er eigentlich meine, mit seinem Geschwätz von Held und göttergleich und großer Dulder, fiel mein Name. »Der edle Odysseus«, sang Demodokos. Und gleich darauf tat er einen Sprung und erzählte von einem anderen Streitfall zwischen mir und Achilles, an den ich mich wahrhaftig nicht erinnern kann. Und hatte sich wirklich jemals zugetragen, so hat sich das alles ganz anders abgespielt, das ist gewiss. Lieber Himmel, dachte ich, und drückte mein Gesicht in meine Hände, um Schluss zu machen mit der abstrusen Zauberei. Doch es gelang mir nicht. Die Zwerge spielten auch in meinen hohlen Händen weiter. Odysseus, sagte es in mir, Odysseus, so trifft man sich wieder. Hör dir doch an. Dieses Räuberlatein, das soll ich sein, sagte es, das bin ich, das ist aus mir geworden, so werde ich nun bleiben. Ich war ein Held nun, gewaltig, schimmernd, göttlich, ein Riese, auf einem Zwergentheater. Wenn man mich heruntergerufen hätte von der Bühne, ich würde meinem Publikum nicht bis zu den Knien gereicht haben. Mir war wie Lachen und Weinen zugleich ums Herz. Ich trank einen Schluck Wein, aber ich verschluckte mich dabei. Ich rang nach Luft. Jetzt liefen mir wirklich die Tränen aus den Augen. Und durch den Tränenschleier hindurch gewahrte ich König Alkinoos. Forschend und besorgt sah er mich an. Da schlug ich die Hände wieder vor die Augen und schüttelte den Kopf und sagte leise, »Hört euch bloß an, dieses Räuberlatein.« Als Demodokos am Ende die Hände sinken ließ und schwieg, rieb sich jedermann die Augen. Die Hausfrau stand auf und versorgte die niedergebrannten Lampen. Ein Licht nach dem anderen hellte die Halle auf. Die großen Schatten wurden dünn davon. Der Feuervogel hob sich vom Herd und verkroch sich wieder in der Esse. Alkinoos erhob sich. Er trat auf Demodokos zu, der jetzt im Hellen an der Säule stand, wie ausgedehnt und abgeschminkt, und reichte ihm den Wein. Der Sänger trank und schielte beim Trinken über den Becherrand hinweg hinüber nach dem Gast am Tische, aber der hielt noch immer sein Gesicht vergraben in den Händen. Demodokos setzte sich enttäuscht. Nun fing es an zu regen, von allen Seiten. Die Halle summte wie ein Bienenkorb. Trojanische Weibergeschichten, schön, und einer, der dabei gewesen war. Das war neu, ein neuer Wind im Hause des Alkinoos. Und wenn man sich den einen, den neuen, auch nicht anzureden traute, er saß in sich versunken da am Tische. Wie ging es weiter? Und vor allem, wie war es damals ausgegangen? Schlecht mit Achilles, ganz schlecht mit Agamemnon. Von Briseis und Chryseis hatte man nichts mehr gehört, aber schließlich sind ja die Jahre, in denen junge Mädchen Geschichten machen, kurz. Und Odysseus? Was war mit dem? Odysseus, der ist nicht tot. Vor Troja ist er nicht gefallen, das weiß ich. Odysseus nicht. Du meinst den Ajas. Er war doch noch in Ismaros nach dem Kriege. Sie haben die Kikonen ausgeplündert. Troja war nicht genug für ihn. Aber sie haben ihn in die Flucht geschlagen. Das war ihm recht. Nausikaa saß still und horchte. Es war ihr, als horchte sie an irgendeiner unsichtbaren Wand. Und wie die Stimmen einzeln zu ihr kamen, da war ihr wieder für einen Augenblick, wie ihr gewesen war, als Demodokos den großen Feuervogel hervorgerufen hatte aus der Esse mit seinen Mordsgeschichten. Sie schaute zum Herd hinüber, aber das Feuerrot war jetzt vorbei. Es war jetzt hell vor ihren Augen, hell über dem Herd, weit und hell bis in die Ferne, und die Helligkeit war blau und grau jetzt. Sie war aus Meer und Himmel jetzt gemacht, und sie sah Schiffe da auf See, eins und dann noch eins, eine ganze Flotte plötzlich, als hinter der unsichtbaren Wand nun einer sagte: Odysseus hatte ja ein ganzes Dutzend Schiffe. Sie sah sie, ein Dutzend Schiffe, Bord an Bord. Eins lag eine halbe Länge vor der anderen. Riemen schwangen sirrend durch die Luft, Segel blinkten. Die Schiffe zogen nach Westen zum Horizont. Nausikaa schaute ihnen nach. Es hörte nicht mehr auf zu reden. Er ist auch noch in Girba gesehen worden, bei den Lotophagen, ehe er verschwand. Verschwand? Wo ist er verschwunden? Im Westen. Was hat er im Westen denn verloren? Odysseus ist verschollen. Das Meer vor ihren Augen mit allen seinen Schiffen wurde fahl und grau davon, es verlosch. Odysseus, dachte sie. Sie hatte den Namen nie zuvor gehört oder gehört vielleicht doch nie für wahrgenommen. Bis jetzt nicht. Und sie horchte an der unsichtbaren Wand, denn einer, Demodokos jetzt, erzählte nun von einem Ziegenhirten, einem göttlich-kyklopischen, von Polyphem, dem mit dem einen Auge, wie man wisse. Der habe Odysseus angefallen, bis ihm der Held am Ende mit einem brennenden Baumstamme dieses eine Auge auch noch ausstieß. Der Fette in der Ecke sagte: Held hin, Held her. Tot ist er nicht. Er war auch in Ajaia noch und auch noch in Sizilien. Wenn er noch lebt, dann ist er ein Strauchdieb geworden, ganz gemeiner, ein halber Kannibale. Er hatte immer schon das Zeug dazu. Wer? Der Odysseus. Nur eine Stimme hat geschwiegen die ganze Zeit, bis Naubolos jetzt über den ganzen Tisch hinüberrief: Weißt du denn nichts von ihm? Du kommst ja doch aus Troja. Stille. Dann kam die eine Stimme. Ich weiß nichts. Und wieder Stille. Einen Augenblick. Naubolos schlug nach. Wie heißt du eigentlich, wenn du aus Troja kommst? Das war nicht gut. So fragt man einen Gast nicht, der schweigen will, wie jeder sieht. Naubolos schaute von einem zum anderen. Aber man weiß doch, wie sie hießen, die in Troja wirklich gewesen sind. Die fremde Stimme sagte: Ich nenne mich Odysseus. Kein Wort mehr. Odysseus? Das heißt bei uns Niemand. Der Fremde sagte: Bei uns auch. Das war der neue Wind im Hause des Alkinoos. Viele lachten, aber das war nicht das Lachen, das der Mut macht, sondern wie Lachen, um sich Mut zu machen. Alkinoos saß geduckt. Sein Gesicht war nass von Wein und Schweiß. Er griff nach seinem Becher, schob ihn über den Tisch und drängte den Fremden, daraus zu trinken. Er sagte heimlich: Wer du auch bist, Udais, ich will dich sicher heimbringen lassen. Zur fernsten Insel, wenn du willst. Wenn du nur von einer Insel stammst, die für Menschen überhaupt erreichbar ist. Wer weiß denn, was mit dir in mein Haus gekommen ist? Das war die rechte Geisterstimmung. Der Fremde griff nach dem Becher des Alkinoos und sagte: König, ich bin kein Gott. Ich bin ein armer Mann, der an der Küste deiner Insel scheiterte. Nichts weiter. Alkinoos schielte ihm von unten in die Augen. Du bist kein armer Mann, Udais, wenn ich dich schon so nennen soll. Vielleicht bist du geschlagen, das mag sein. Ich sah, wie du gelitten hast, als sie von Troja redeten. Du bist geschlagen. Aber bedenke auch, Udais, mein Freund, dass alles, was geschieht an Taten und an Leiden wohl vor allem, bedenke, dass es uns geschehen muss. Geschichten wollen davon leben. Der Fremde stockte, der Becher fiel ihm beinahe aus der Hand. Er starrte den Alten an und starrte in zwei Augen, randvoll Torheit. Nichts, was mir jemals einer sagte, hat mich mehr verblüfft. Ich griff mir an den Kopf, der Einfall des Königs war absurd. Ich überlegte, was war daran? Das machte mir Gedanken. Mussten Agamemnon und Achilles sterben, war ich 10 Jahre unterwegs, nur um dieses arme zweite Leben jetzt zu haben, das uns Demodokos gewährte auf seiner Zwergenbühne. Ich hatte uns hängen sehen an seinen Händen. Auf steifen Beinen stelzten wir durch unser Schicksal, wie seine ungeschickten Finger es gerade wollten. Und die Geschichten, die wir erlebten in unseren großen Jahren, unsere unbedachten, unübersichtlichen, undurchschaubaren Affären, hatte er klein und schlecht gemacht, rund, simpel. Und uns selber zu aufgeblasenen Wichten. Die Helden von Troja, ging es mir durch den Kopf. Die Rufe des Königs hallten nach, das Echo saß fest in meinen Ohren. Die Helden, dachte ich. Oh nein, ich bin keiner von ihnen gewesen. Die Helden sind gefallen auf dem Schlachtfeld. Die Siegreichen gingen nach der Heimkehr unter, in den Armen ihrer Weiber, einige in ihren Dolchen. Agamemnon fiel mir ein. Auch Diomedes, dem um ein Haar dasselbe widerfahren wäre. Er hat nur Glück gehabt. Er reichte mit knapper Not das Fenster des Schlafgemachs des Königlichen und sprang hinaus, der Held. Sie waren Helden. Ich bin immer nur der Kleine in ihrer Schar gewesen, die mich alle überragten um einen leeren Kopf. Sie nannten mich den Listenreichen und den Ahnungsvollen und litten mich in ihrer heroischen Gesellschaft. Ich habe ihnen manches abgeschaut und mich zusammengenommen, so dass ich zuletzt als ziemlich tapfer galt. In Wahrheit dachte ich nur gründlich. Ich dachte weiter als die Helden. Ich dachte bis zum Ende. Gründliches Denken macht standhaft. Und sie verwechselten meine Standhaftigkeit mit Heldenmut. Nein, sie strahlten. Ich hatte meine Einfälle. Das unterschied mich von den Helden. Nur, was war der Unterschied noch wert? Nichts mehr. Meine Geschichten hatten mich eingeholt. Ich war überlebt. Ich ging zu Bett. Im Dunkeln lag ich und hörte eine Tür leise gehen und horchte. Doch es war nichts. Und dennoch, wenn ich es ganz zu Ende dachte, die Idee des Königs war sonderbar und unheimlich. Mir war nun, als wäre vorhin, wie er da redete, etwas unter dem Dach hervorgekrochen. Eine Fledermaus. Sie ließ sich fallen in die Dämmerluft und in den eigenen Schatten. Da strich sie hin, lautlos, im Grauen und im Unsichtbaren und jagte, jagte unsere Geister wie Insekten, stumm, blind, unfehlbar und fraß uns auf und huschte weiter, unersättlich und stieß sich nirgends wund im Ungewissen, weil eine wunderbare Ahnungskraft sie ganz beseelte. Wo ging das hin? Es schien kein Mond in der Nacht. Die ungeheure Krone des Maulbeerbaumes machte den Garten noch dunkler. Nausikaa tastete sich mit den Händen durch die Finsternis, als sie barfuß kam. Sie flüsterte: Was willst du? Mach schnell, sie merken es sonst. Sie merken nichts heute Nacht. Doch, mach schnell, ich muss wieder hinein. Die Stimme im Dunkeln sagte: Ist das alles, was du von ihm weißt? Was? Dass er von Ogygia gekommen ist und in Delos war und dass er im Gebüsch gelegen hat, als du gekommen bist. Ja, ich weiß nicht mehr. Ist das alles? Ich muss zurück. Wie sah er aus zuerst? Hat er sich verändert bis zum Abend? Er hat sich nur gewaschen. Das ist alles, was du weißt? Ja, ich muss gehen. Hattest du ihn erwartet? Nein. Hattest du von ihm geträumt? Nein. Sie fragte über die Schulter zurück. Was willst du von ihm? Der Kurzsichtige lachte leise. Wirst du mir alles sagen, was du von ihm erfährst? Sag erst, was du von ihm willst. Nichts. Du stellst ihm nach. Nein, sei ruhig. Aber wirst du mir alles sagen? Ich muss erst wissen, was du von ihm willst. Bist du in ihn verliebt? Nein. Wirst du es mir sagen, wenn du in ihn verliebt bist? Nein. Ein Stern, der im Maulbeerlaub gehangen hatte, versteckte sich hinter einem Blatt. Ich träume selten. Erst jetzt im Alter geschieht es mir manchmal, aber nun ist es nur noch wie Erinnerung, die nicht schweigen will. Damals jedoch träumte ich nie. Was hätten mir Odysseus Träume sagen sollen, was ich nicht längst schon wusste? Aber in dieser Nacht erwachte ich weiß nicht wann. Ich dachte, sie haben eine Flotte hier. Das sind Schiffe. Das sind Schiffe, gut und schnell genug, um viel zu schaffen in ein paar Jahren. Es käme darauf an, ihnen die Neugier beizubringen. Man müsste ihnen sagen, schaut an, wie wäre es, wenn wir nach Ägypten gingen, den Nil hinauf. Die Welt gehörte uns. Oder auch in Kreta gibt es Gold. Und wenn wir morgens auf den Schiffen sind, kommt Nausikaa und sie steht dort und schaut uns nach, denn sie kommt sicherlich. Oder, und der Gedanke wendete sich in mir, sie kommt früher schon vielleicht. Ich treffe sie im Garten schon. Sie sagt: Guten Morgen, Odysseus. Und sie wird mich nicht anschauen, weil sie die Augen zu verbergen hat. Und wir werden hinausgehen und die Sonne ist noch nicht aufgegangen und das Meer wälzt sich nach Osten in den Morgenschein hinein. Ich werde sagen, das ist Osten, Nausikaa, schau an. Wenn du nach Osten segelst, kommst du nach Griechenland, nach Korinth und Attika. Und wenn du von Athen weiter noch nach Osten segelst, kommst du nach Phrygien, Zypros, Syria und da beginnt der große Sand, das weiß ich. Weißt du, Nausikaa, dass ich niemals einen Horizont gesehen habe, der mir nicht zugerufen hätte, komm her? Ich möchte ein Ende sehen von alledem, verstehst du das, Nausikaa? Einzeln ist das alles nicht zu begreifen, einzeln hat es keinen Sinn. Es hilft mir noch nicht viel, dass ich bei den Kikonen war und die Sirenen singen hörte überall. Man muss das Ganze sehen, Nausikaa, es ist so wenig Zeit. Ich habe immer nur die Kraft für mich gewünscht, die Zeit, das ahnungsvolle Herz noch zu erleben, dass eines Tages sich der Horizont nach oben wölbt. Das Meer heraufkommt, die Ferne in den Himmel schlägt, die Welt am Ende sich zusammenschließt hoch über mir, sodass sie endlich mit einer großen Kopfbewegung zu überschauen wäre und ich stände da, nicht in der Mitte, nein, im Grund der Welt, im Grund der ungeheuren, bunten Muschelwelt. Da helfen die Sirenen noch nicht viel, Nausikaa, verstehst du das? Und sie versteht es und ihre Augen hängen an den meinen. Da fällt mir ein, vielleicht treffe ich sie früher noch am Morgen. Vielleicht, weil ich aufwachte und sie auch nicht schlafen konnte. Und wir stoßen beinahe aneinander im Garten draußen, so finster ist es noch. Und wir verlassen den Garten und machen die Tür hinter uns zu und es hört uns niemand, weil wir leise sind. Und wir steigen den Berg hinauf, damit sie das Meer noch deutlicher sich runden sieht und in den Morgen wälzen, wenn Licht ist. Und oben auf dem Berge setzen wir uns. Da liegt ein Stein. Nausikaa sitzt vor mir und ich sehe ihren Hals. Es wird morgen. Das fängt mit Grau an, mit einem großen Grau der Luft, das die Welt leer macht. Da gibt es einen Augenblick, da ist kein Meer, kein Berg mehr da. Nur noch, was wir mit unseren Händen greifen können, ist vorhanden. Nur der Stein noch, auf dem wir sitzen. Und der löst sich aus dem Grund und schwebt und fliegt hin durch das Grau und all den leeren Tau. Und ihr schwindelt und sie fasst hinter sich und greift nach meinem Arm mit ihrer Hand. Und wir fliegen weiter, die ganze Minute weit, die das Grau und die große Leere wären. Und sie dreht sich um jetzt und vielleicht sehe ich nun ihre Augen. Und sie sieht meine jetzt vielleicht und ihr Gesicht ist nah. Und ich küsse sie. Wir küssen uns. Und der Kuss geht die ganze Minute lang. Den ganzen Rest der Minute, solange das Grau und die Leere noch dauern, bis wir uns sinken spüren, denn jetzt ist Morgen. Der Berg kommt zurück, das Meer steigt herauf aus der Tiefe. Wir fliegen nicht mehr, wir sitzen auf einem Stein und stehen auf und gehen. Ich griff mir an den Kopf im Dunkeln. Warum hast du an Helena gedacht, als du sie sahst? Sie sind so verschieden und erinnern in gar nichts aneinander. Helena hat rotes Haar, Nausikaa ist schwarz. Helena ist groß, Nausikaa fast klein. Und Helena mag eine Göttin sein, sie sagen es, aber Nausikaa ist ein Mensch oder eine Najade höchstens. Aber da war mir doch, als wäre Helena im Grunde eigentlich nicht nur rothaarig gewesen, sondern zugleich auch dunkel. Und auch zärtlich. Und ich sagte, Helena ist kein Weib. Sie ist alle Weiber. Sie ist der Teig, aus dem sie gemacht werden. Das Kartenspiel, aus dem sie sich selber ziehen. Nausikaa zog sich, als sie mich anschaute im Gebüsch. Sie trat heraus aus allen ihren anderen Möglichkeiten, als der Kristall sich bildete und sie selber wurde. Ich liebe sie. Das habe ich gesagt im Dunkeln jetzt. Und ich erschrak. Ich hatte es gewusst, es war in meinen Ohren gewesen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Aber erst als ich es aussprach, allein in der dunklen, leeren Halle des Alkinoos. Erst jetzt ist es wahr geworden. Es wurde Morgen. Nausikaa lag und träumte. Es träumte ihr, sie sei am Bache unten und wüsche Wäsche. Sie hörte das Geschwätz der Mägde, die auch wuschen. Da sagte es plötzlich neben ihr, »Du musst waschen gehen, Nausikaa.« Sie kannte die Stimme, die da sprach, und sie wusste sicher, dass es die Tochter des Dümas war. Aber so sehr sie sich auch mühte, jetzt im Traum, sie kam nicht auf den Namen ihrer Freundin. Sie lachte, sie sagte, »Was willst du denn? Ich wasche doch. Ich wasche doch.« Und jetzt fiel ihr der Name der Freundin ein. Myja war es. Aber noch immer war es wie verhext. Jedes Mal, wenn sie den Namen sprechen wollte, fiel er ihr wieder von der Zunge. Es war nur gut, dass Myja es nicht bemerkte, die immer nur herüberrief. Nausikaa, vergiss nicht, dass du waschen gehen musst. Nausikaa schaute auf. Myja hielt ein Laken hoch ins Licht. Nur ihre Hände waren zu sehen und das Stück Zeug, in das der Wind fuhr, und Nausikaa staunte bei sich. Irgendetwas hatte Myjas Hände ganz verändert. Das Waschen, der Traum vielleicht. Und es waren ganz verschiedene Hände jetzt. Die eine war schmal und braun, die andere weiß wie ein Taubenflügel. Fremd, fast durchsichtig. Und ihre Stimme rief noch immer, »Wäschst du nicht? Siehst du denn nicht, dass ich schon wasche? Du...« Die Stimme sagte unbeirrt, »Vergiss es nicht, Nausikaa.« Das war sehr sonderbar. »Du hast mir gestern doch schon im Traum gesagt, dass ich waschen gehen soll. Athen.« Da erwachte sie. Sie schrak auf und saß im Bett und starrte auf das Fenster, in dem es heller Morgen war. Sie schaute auf ihre Hände, die nicht mehr rot waren. Also war es doch ein Traum gewesen. Es war nur zu verwundern, dass es wirklich fast der gleiche Traum gewesen war wie in der Nacht zuvor. Nur, dass ihr gestern der Name Athene nicht in den Sinn gekommen war. Und Athene. Sie lachte. Sie hatte nur noch halb geschlafen und halb geträumt. Das halbe Wachsein war daran schuld gewesen, dass sie die Namen so sehr verwechselt hatte. Und noch etwas anderes geschah an diesem Morgen. Nausikaa ging zum Hafen. Viele Menschen standen auf dem Quai und mitten in der Bucht sah sie ein Schiff verankert liegen, die Tropeia. Die Mannschaft war an Bord und auf dem Heck sah sie den Fremden stehen. Sein roter Mantel leuchtete herüber. Die Männer machten das Schiff zur Reise klar. Sie richteten den Mast auf, schlugen Segel an. Es war ein großes Hin und Her an Deck. Sie brachten auch die Riemen aus zur Probe. Das war, als wenn ein ungeheuerliches Trauminsekt seine 100 Beine plötzlich ausstreckt, aber es zögert und zieht sie wieder ein. Der Fremde auf dem Heck sah dem Manöver zu. Er sah zum Mast hinauf, zum Himmel, zum Berg herüber dann, und plötzlich traf sie seinen Blick. Er ging vorbei, kam schnell zurück, blieb auf ihr liegen. Wenn sie ihm ausweichen wollte, zog es ihr jedes Mal den Kopf zurück. Sie spürte diesen Blick. Sie selbst sah nicht mehr viel jetzt, aber die beiden grauen, festen Perlen seines Blicks berührten ihre Haut, von fernher kühl, glatt, sanft. Sie spürte nur, das ist sein Blick. Sein Blick ist das. Und ihre Haut schämte sich nicht bei der Berührung. Es hat mich wie ein Blitz durchfahren. Sie schaut herüber. Sie ist gekommen und sie schaut herüber. Wer hatte ihr gesagt, sie solle tun, was ich heute Nacht im Dunkeln für mich erdacht hatte? Ich spürte einen feinen Ton, der durch die Luft ging. Keiner hat ihn sonst gehört, nur ich. Er hat auch mich gemeint. Der Schiffer der Tropeia sagte hinter mir: Sag, wie weit ist es bis zu dir nach Hause? Schaffen wir es in einer Nacht? Ich fuhr herum. Ich sah ihn vor mir stehen. Da fiel mir etwas ein. Ich sagte: Wie wäre es mit Ägypten, Dumas? In 2-3 Wochen wären wir wieder hier. Oder Kreta. Das Schiff ist besser als alle, die ich je gehabt habe. Und mit leeren Händen kämen wir nicht zurück. Wie meinst du das? Nun, wir sollten den König fragen, ob er uns das Schiff für eine Reise überlässt. Wir bürgen ihm dafür. Und womit? Ich musste lachen, daran hatte ich nicht gedacht. Aber Dumas ließ plötzlich nicht mehr locker. Versuch du es. Ich habe es schon einmal versucht. Mehr als einmal. Es war vergeblich. Der König beißt nicht an. Er will hier seinen Frieden haben, sagt er. Wir seien auch ohne Kreta glücklich. Weiß er, was das ist? Glück. Schickt er dich nach Hause? Er schickt mich nicht. Dann versuch es. Du überredest ihn vielleicht. Es ist zu spät, Dumas. Aber versuchen kannst du es doch. Ich glaube, es ist zu spät. Am Nachmittag war es windstill und heiß. Die See schien weiß und schwer. Die halbe Stadt hatte sich am Hafen versammelt, um dabei zu sein, wenn die Tropeia auslief. Aber im Westen, wo die Luft braun, grau und wie verbrannt aussah, zogen Wolken auf im Dunst, die dunkler und drohender erschienen, je später es wurde. Alles sah nach einem Wetter aus. Alkinoos spähte unruhig zur Kim hinüber. Er meinte, man werde besser warten bis zum Einbruch der Nacht. Aber Dumas drängte, bis zur Nacht können wir die Hälfte des Wegs schon hinter uns haben und über alle Berge sein. Alkinoos winkte ab. Das Wetter habe sich noch nicht entschieden. Langsam verging die Zeit. Die jungen Männer vertrieben sich die Stunden, indem sie zu raufen begannen. Sie liefen um die Wette, warfen schwere Steine und maßen die Weite ihrer Würfe. Laodamas, Sohn des Alkinoos, siegte im Ringkampf über alle, im Wettlauf aber musste er sich von einem Rotkopf schlagen lassen. Als sie zurückkamen, Laodamas und der Rothaarige, tuschelten sie miteinander. Der Rotkopf redete auf den anderen ein und plötzlich blieb Laodamas vor dem Fremden stehen und forderte ihn zum Ringkampf heraus. Der hatte schweigend dagesessen in Gedanken. Er schaute auf und fragte, »Was willst du?« »Ringe mit mir.« »Wir laufen bald aus«, sagte der Fremde und stand auf. Laodamas begann zu drängen. »Du kennst womöglich Griffe, die ich nicht weiß. Zeig sie mir.« Der Fremde sagte ruhig, »Es ist zu spät jetzt.« Da rief aus der Menge, die auf dem Quai stand, der Rothaarige herüber, »Ha! Die Helden! Die Helden von Troja!« Alles lachte. Der Fremde biss sich auf die Zunge. Langsam warf er den Mantel ab. Dann ging er zu den Wurfsteinen, die noch immer auf dem Pflaster lagen, hob den schwersten auf, wog ihn in seinen Händen, trat zurück und suchte sich ein Ziel. Der Stein, der den weitesten Wurf markierte, lag ein Stück entfernt. Noch weiter aber, fast in doppelter Entfernung, lag ein umgestürztes kleines Boot am Strande im Schatten eines breiten Baums. »Trifft das Boot nicht! Es ist meines!« Wieder lachten alle. Das Boot lag in sicherer Entfernung. Der Fremde stand noch immer und wog den Stein. Er kehrte den anderen den Rücken zu und zögerte allzu lange. Warum warf er nicht? »Na, traust du dich nicht? Das macht mir nichts aus, wenn du das Boot triffst. Wirf nur zu!« Aber der Fremde hatte schon geworfen. Er hatte blitzschnell ausgeholt und einen halben Schritt getan, und seine Hand war leer. Keiner hat den Stein fliegen sehen, denn er flog hoch und mitten in die Sonne. Eine Sekunde Atemlosigkeit? Dann krachte es laut und trocken im Geäst des Baums, Zweige brachen, Laub spritzte auseinander, schmetternd brach der Stein herab, er schlug durch den Boden des Bootes wie durch ein Trommelfell. »He, du, mein Boot!« Der Fremde ging seiner Wege, langsam, etwas gebückt. Er drehte sich nicht zurück. Die Menge, die schweigend zugeschaut hatte, tuschelte aufgeregt. Es kam ein unruhiger Abend, gefolgt von einer sonderbaren Nacht. Die Wetterfront im Westen hatte sich nicht verzogen, und als es dämmerte, sahen wir es in den Wolken stumm und gefährlich Wetterleuchten. Der König schickte die Schiffsleute nach Hause und sagte, er werde ihnen Nachricht schicken lassen, wenn die Tropeia gegen Mitternacht doch noch in See gehe. Dann lud er einige Freunde in sein Haus. Bei Tische wollte ein rechtes Gespräch nicht aufkommen, wir aßen, wir tranken stumm den Göttern zu. Als Demodokos endlich aufstand und von Neuem zu erzählen anhob, fühlten alle sich erleichtert. Er fing von Troja wieder an, vom Tode Hektors und Achilles. Dabei geriet ihm manches ein wenig durcheinander. Und ehe wir uns versahen, saßen wir alle hier am Tisch im Bauche des trojanischen Rosses. Da brach das Wetter draußen los. Eine schwere Böe durchfuhr die Halle. Wir schraken auf aus unserem Bildertraum. Die Königin lief hinaus und jagte ihre Mägde durch das Haus, um nachzusehen, ob alle Türen und Fenster festgeschlossen seien. Während die Mädchen aufgescheucht durch Haus und Halle huschten, stand Demodokos im Feuerschein, hoch aufgerichtet, weiß wie aus Gips gemacht. Das Wetter machte ihm nichts aus. Er wühlte mit beiden Händen im großen Schicksal. Aber so dringlich er uns auch beschwor, uns, die Götter, schließlich gar die ganze Welt, ihm doch zu glauben, dass sich da Großes und Fürchterliches zugetragen hatte, er erzählte eben recht und schlecht. Nichts von der verbissenen Lage wurde deutlich, in der wir Griechen uns befunden hatten. Vom guten Ende her, das jeder kannte, fiel ein getrostes Licht auf die Ereignisse, ein falsches Licht. Und doch mit einem Male war es wahr. Das Wetter kam ihm jetzt zu Hilfe. Donner rollten draußen. Das waren Donner, wie ich sie in meinem Leben noch nie gehört hatte. Das war kein Rollen und kein Grollen mehr. Wie Explosionen klang es von der hohlen Bergwand. Das Haus erschauerte und mich ergriff nun eine grauenhafte Lust. Ich sah mich jetzt wieder in der hohlen Tonne des Pferdes sitzen. Sie dröhnte, als man es zur Stadt hinaufbugsierte. Sie röhrte und donnerte in unseren Ohren, schrecklich in unserer atemlosen Angst. Und jetzt sah ich Troja wieder brennen. Sah 1000 Schwerter und Schilde blitzen in der Glut, weiß, eisblau. Und weiß und eisblau fuhr das gellende Gestrüpp der Blitze in die Phäakenhalle. Man wahrte sein Gesicht, so gut es ging. Mir lief der Schweiß herunter. Ich wagte nicht zu atmen. Der König sah mich an, entgeistert. Ich versuchte, ihm zu antworten mit einem Lachen, aber das misslang mir ganz. Ich spürte, dass nur meine Zähne grinsten. Hör auf, Demodokos! Alles fuhr herum und Stille herrschte. Jeder starrte überrascht den König an. Noch immer sehe ich die blauen Blitze, die über ihre Backen wischten. Dann ein neuer Donner draußen und noch ein schwerer Schlag quer durch die ganze Nacht, die da in Stücke ging. Was ist mit dir? Ich stockte und ich schluckte. Demodokos vergaß etwas. Was meinst du? Er hat den Pfiff vergessen. In Ein halbes hundert Augen schauten mich fragend an und ich fuhr fort. Denn wie die Griechen den Bauch des Pferds verlassen hatten, mitten in der Nacht dann, und wie sie auf dem Pflaster standen und auf das Zeichen vom Stadttor warteten, und Agamemnon leise sagte, wenn es gut gegangen ist, hat Sinon jetzt das Tor erreicht. Da kam das Zeichen, der leise Pfiff. Sinon pfiff durch die Finger. Aber ein großes Echo im Himmel hat ihn wiederholt. Grell, schrill, er schwoll und schwoll und hörte nicht mehr auf, bis Troja brannte. Ich griff nach meinem Wein. Da rief vom Ende der Halle der Kurzsichtige herüber. Woher hast du die Geschichte? Ich habe sie miterlebt. Du, Odysseus? Ich habe mit im trojanischen Ross gesessen. Schau an, du? Aber man kennt die Namen doch. Agamemnon saß im Pferd, dann Diomedes, Menelaos, Philoktet, Neoptolemos, Odysseus. Das waren die Helden. War da für dich noch Platz? Für niemand ist immer Platz. Ich fuhr herum, aber ich blieb an zwei Augen hängen, die groß, ängstlich und erwartungsvoll auf mich gerichtet waren. Ich spürte diesen Blick bis in mein Herz. Es antwortete. Und ich sah die großen Augen an und etwas in mir sagte leise, sei ruhig, wir sind nicht in Gefahr, Nausikaa. Laut aber sagte ich, ich bin Odysseus. Totenstille. Nichts regte sich mehr in der Halle. Nur der Kurzsichtige, ich sah ihn weit entfernt. Ich merkte, dass er wieder mit dem Kopfe nickte. Sacht. Dann lächelte er mich an. Da war ich einsam und ich war allein. Es dauerte lange und es wurde viel Wein getrunken vor lauter Schweigsamkeit, bis sich die Überraschung der Königsgäste endlich langsam legte und sie sich wieder zu bewegen und zu reden trauten und mir mit Fragen kamen. Da gab ich die ein und andere Geschichte noch zum Besten, das Kyklopenabenteuer mit Polyphem, auch das Sirenenstück. Bringe es hinter dich, sagte es in mir. Und wieder fühlte ich mich müde plötzlich und allein. Von Einsamkeit umgeben wie von einer Mauer, hinter der es tuschelte. Das ist er. So sieht er aus. So sieht so etwas aus. Und als ich einmal aufschaute, sah ich, dass Nausikaa den Tisch verlassen hatte. Da fror mich. Es war vorbei mit dem Phäakenabend. Ein großer Regen ging nun draußen nieder, der die Donner dämpfte und die Blitze weißmachte und diffus. Endlich stand der König vom Tische auf und sagte, es sei spät nun, zu spät für die Tropeia in dieser Nacht. Die Mägde kamen mit großen grünen Regenschirmen und die Gäste sind gegangen, immer zwei unter einem Schirm. Kaum waren sie draußen, da ging ihr Reden und ihr Streiten los und ihre nackten Füße planschten durch die Pfützen. So leerte sich die Halle des Alkino aus. Während noch die Mägde die Tische beiseite trugen, bereitete Eurymedusa Odysseus ein Nachtlager in der Ecke unter dem Fenster. Bald war alles still und dunkel. An der offenen Tür der Halle habe ich gestanden. Regen rauschte, weiche Blitze fuhren ins Gebüsch. Ich habe gewartet und es hat nicht lange gedauert, bis er gekommen ist. Ich dachte mir, du würdest mich erwarten. Ich schaute in die Richtung, aus der die Stimme kam, aber in der Finsternis ist nicht einmal ein Schatten von ihm zu sehen gewesen. Du hattest mich erkannt? Erkannt? Nun gewiss, du siehst dem ähnlich. Wem? Dem Odysseus. Du siehst ihm wirklich ähnlich. Ich sah es gleich, als du gestern plötzlich in der Tür vor uns standest. Aber ich bin Odysseus. Na, streiten wir uns jetzt nicht in der Nacht. Dem Odysseus, den ich meine, siehst du zumindest ganz überraschend ähnlich. Mein Gott, es gibt nur einen Odysseus. Man wird dich zu dem einen Odysseus machen. Genügt dir das? Ein Blitz erhellte sein Gesicht, ein Blitz, dem kein Donner folgte. Zu meiner Überraschung gewahrte ich, dass der Spott, die ganze überhebliche Vertraulichkeit, die er bisher zur Schau getragen hatte, aus seiner Miene gewichen war und einer merkwürdig strahlenden Begeisterung Platz gemacht hatte. Er schien verzückt zu sein. Ich merkte, dass er mehrfach zum Reden ansetzte, aber er brachte mit einem Male keine Silbe mehr aus sich heraus. Du hattest mich hier erwartet? Ja, es hieß immer, du werdest eines Tages zu den Phäaken kommen. Deshalb kam ich nach Scheria, um dich zu sehen. Ich habe dich erwartet. Nimm es mir nicht übel, wenn ich gestehe, dass ich im ersten Augenblick enttäuscht war, als ich dich sah. Du bist ja klein. Jedenfalls bist du nicht so groß, wie man immer gedacht hatte. Mir kamen Zweifel. Aber schließlich sahst du ihm doch so ungemein ähnlich, dass alles Misstrauen wieder wich. Ich war sprachlos. Was hätte ich entgegnen sollen? Hier redete es aus einem. Hier redete es einen Text, gegen den der ganze Unsinn des Demodokos wie pure Weisheit abstach. Das waren Vorurteile, die keiner mehr zerstören konnte. Und es ging weiter. Ich werde dich einfach etwas größer machen, wenn ich von dir erzähle. Weißt du, wenigstens in den Augenblicken, in denen es darauf ankommt, dass du recht imponierst. Nur, sag, Odysseus, ich darf dich doch trotz allem wohl so nennen. Sag mir, was hast du? Ich verstand ihn nicht. Was ist mit dir? Ich sah, wie du heute Nachmittag den Stein geworfen hast. Das war nicht schlecht gemacht, weiß Gott. Ich glaube, du warst selber von dir überrascht. Der Wurf ging doppelt so weit wie der des Laodamas. Nicht ganz. Nun, rund gesagt, war es die doppelte Entfernung. Es ist dir klar, dass das dein Glück war. Jetzt glaubt und traut dir hier jeder alles zu. Bis dahin hatte wohl nur Nausikaa keine Zweifel. Aber sag, was war das hinterher? Du wurdest blass und standst einen Augenblick, als habe dich der Blitz getroffen. Dann griffst du dir an deine Brust und dann bist du gegangen. Was war das? Wieder erhellte ein lange flackernder Blitz stumm sein Gesicht. Ich nutzte die Unterbrechung aus, um einzuwerfen: Für einen, der schlecht sieht, siehst du eigentlich ganz gut. Oh, worauf es ankommt, das entgeht mir selten. Dazu braucht man keine Augen. Aber sag, du hast deinen Tod schon, ja? Man wird mit seinem Tod geboren, antwortete ich. Das war eine flaue Antwort und ich musste schlucken, aber seine Frage war mir auch nicht großartig vorgekommen. Ich widerspreche nicht, es mag sein. Nur ist dein Tod schon ganz hübsch groß, nicht wahr? Eine ganze Girlande von Blitzen fiel und zum ersten Mal konnte ich ihn in Ruhe recht betrachten. Seine Augen waren fest auf mich gerichtet, als hätte er mich auch während der langen Zeit der Finsternis nie ganz verloren. Nur waren seine Augen wie leer und milchig jetzt. Sie hatten den verwaschenen Anschein blinder Augen nun. Ich wiederholte, während ich ihn ansah: Du beobachtest nicht schlecht für einen, der schlecht sieht. Und als die Finsternis das Geblitz wieder ausgelöscht hatte, fragte ich ihn: Was ist eigentlich mit deinen Augen? Ach, sie taugen nichts, sie werden immer schlechter. Die Ärzte sagen, sie könnten mir nicht helfen. Sie sagen, ich werde blind sein in ein paar Jahren. Ist es eine Krankheit? Nein, keine Krankheit, das nicht. Sie stören mich nur beim Sehen. Alkinoos behauptet, das sei meine Strafe. Wofür Strafe? Ich hatte gesagt, ich glaubte nicht, dass Helena eine Göttin sei. Er glaubt es fest. Nein, das ist sie nicht, gewiss nicht. Kennst du Helena? Oh ja, ich war in Sparta, ehe ich hierher nach Scheria kam. Da sah ich sie. Sie behandelte mich sehr freundlich, als sie meinen Hang zur Geschichte, zu Geschichten spürte. Und sie erzählte mir viel von sich und euch. Vor allem aber sprach sie von sich selbst. Eifrig versuchte sie mir klarzumachen, dass sie von Paris verschleppt worden sei, nicht verführt. Sie deutete geheimnisvoll auch an, sie selbst sei persönlich gar nicht in Troja gewesen. Man habe sie unterwegs ausgetauscht gegen eine Doppelgängerin. Sie versuchte mir das allen Ernstes einzureden. Sie legt Wert auf einen guten Ruf. Schließlich ist sie nicht mehr die Jüngste. Ah, oh, jung oder nicht. Sie ist noch immer Helena. Wo bist du noch gewesen? Überall. Ich schaute mir Troja an zuerst. Oder besser das, was ihr von Troja übrig gelassen habt. Es ist nicht viel. Danach ging ich nach Kreta, von wo mich ein alter Robbenfischer aus Pharos mitnahm, zu Hektor nach Pylos. Da fällt mir ein, der Alte kannte dich flüchtig. Das mag sein. Von Pylos ging ich nach Mykene, aber dort. Orest hatte seinen Stiefvater umgebracht, auch seine Mutter, glaube ich, die Stadt war in großer Aufregung. Alles in allem jedenfalls, ich bekomme meine Geschichte Stück für Stück zusammen. Deine Geschichte? Nun, eure Geschichte, wenn du willst. Was willst du damit? Ich muss etwas für mich haben, wenn ich blind bin. Ich werde nach Chios gehen und schreiben. Ich werde eure Geschichte schreiben. Blinde können nicht schreiben. Ich werde mir einen phönizischen Sklaven beschaffen und ihm diktieren. Bist du in Chios zu Hause? Nein, ich war noch nicht einmal dort. Aber kein Mensch redet von Chios und das ist das Rechte. Ich brauche einen stillen Platz zum Schreiben. Die einsamste Insel ist gerade recht. Ich habe kein Zuhause. Sie haben mich irgendwo aufgelesen in Kleinasien. Und ein liebes altes Paar in Smyrna zog mich auf. Sie waren gut zu mir und machten mich sogar zu ihrem Erben. Und nun will ich nach Chios. Es wird Zeit. Wirst du über mich schreiben? Über dich und Troja. Ich glaube nicht, dass mich etwas anderes je interessiert. Aber um noch einmal darauf zurückzukommen, ich werde dich ein Stück größer machen. Über deinen Kopf kann man nichts Rechtes schreiben, über das, was sich in deinem Kopfe da tut. Vom Herzen erzählt es sich viel leichter, von den Muskeln, vom mutig vorgestreckten Kinn. Da muss man aber etwas größer sein, größer und etwas göttlicher gewissermaßen, als du bist, wenn man überzeugend wirken will. Ich werde sagen... Warum göttlich? Du warst in guter, in göttlicher Gesellschaft die ganze Zeit. Ich werde sagen... Götter sind überhaupt nicht mit im Spiel gewesen. Oh, sag das nicht. Ich spüre eine ganze Menge Götter in deiner Geschichte, wenn es welche gibt. Und es gibt welche. Ein neuer Blitz beleuchtete sein noch immer begeistertes Gesicht. Glaubst du nicht an Götter? Ich war immer zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich glaube an sie. Ich glaube auch an dich und an Helena, aber das ist etwas anderes. Ich glaube an die Götter. Es hätte sonst gar keinen Sinn, Geschichten zu erzählen. Du glaubst also an etwas, was dich schlägt, was dich zum Beispiel blind macht. Du hast das Herz dazu? Ja, nur ich fasse das nicht als Strafe auf. Verstehst du mich, Odysseus? Ich warte getrost auf den Tag, an dem ich blind bin. Erst dann werde ich selber sein. Ich kann darin keine Strafe sehen. Wofür denn Strafe, weißt du eine Antwort? Mich beunruhigt die Frage nicht einmal. Denn wenn es wahr ist, dass ich zur Strafe geblendet werde, zur Strafe für irgendetwas, was meinem Gewissen entgangen ist, wenn das wahr ist, sage ich dir, Odysseus, so ist alle Individualität Strafe, alles Selbst, alle Persönlichkeit. Ich aber glaube nicht, dass den Göttern eine Strafe so misslingen kann, dass wir sie als ein Glück empfinden. Ich glaube vielmehr, das, was mir bevorsteht, der Trotz der Götter gegen den Durchschnitt ihrer eigenen Geschöpfe ist und gegen die Langeweile, die auch sie bedroht. Und ich bin glücklich, dass sie mich auserwählten, um sich an mir ein wenig zu vergnügen. Persönlichkeit. Odysseus, ich will dir erzählen, was ich erlebte, als ich in Mykene war. Ich sagte schon, die Stadt war in hellem Aufruhr wegen des Königsmordes und im Schutz der allgemeinen Unordnung gelang es mir, den Palast eingehend zu besichtigen. Zuletzt drang ich sogar bis zu den königlichen Grabgewölben vor, wo das Geschlecht des Atreus schläft nach seinem Missgeschick. Die Masken seiner Söhne lagen auf den Särgen. Harte, starre Mienen, archaisches Handwerk, des Menschen Bild mit einem Wort. Langsam schritt ich dahin. Sie langweilten mich, diese so idealen Angesichter, und ich wollte schon gehen, als ich plötzlich eines sah, das hielt mich fest. Es war anders. Es hatte einen schiefen Mund. Dem Goldschmied war bei der Arbeit das Werkzeug ausgeglitten, denke ich mir. Aber dieser schiefe Mund war wie ein Lächeln, wie Ironie. Und mit einem Male war die Phalanx der Ideale ganz durchbrochen. Zwischen ihnen lag eine sterbliche Person. Ich bin, Odysseus, ein Versuch, den idealen Durchschnitt derer, die zwei gesunde Augen haben, zu sprengen. Ein ironischer Versuch, gewiss. Aber Odysseus... Und er legte mir sanft die Hand auf die Schulter. Ohne Ironie, glaube mir, Odysseus, ohne Ironie gibt es keine guten Geschichten. Was dich betrifft, mein Lieber... Und er näherte sein Gesicht dem meinen so sehr, dass ich seinen Atem spürte auf meiner Haut. Aber kein Blitz half ihm, meine Miene zu erkennen. Was dich betrifft, so hast du selbst an Persönlichkeit und großen Fehlern dein Teil ja auch abbekommen. Sei froh, dass sich die Götter auch dich zum Leiden ausgesucht haben. Zu ihrem Vergnügen. Freu dich darüber. Es ist nicht gut, wenn sich die Götter langweilen. Es gibt sie. Bestimmt. Damit ließ er mich stehen und verschwand. Im Regen, der die ganze Nacht hindurch niederging. Das Gewitter selbst löste sich auf. Donner waren schon lange nicht mehr zu hören gewesen. Nun aber verblassten auch die Blitze. Ich habe noch einige Zeit in der Tür gestanden und der Nacht zugeschaut, dann legte ich mich nieder und bin eingeschlafen. Ich war voll Heiterkeit und ich schlief gut und bin erwacht, als das erste Morgengrauen sich zeigte, noch immer heiter. Und ein ganzer glücklicher Tag ist gekommen. Sie hörten Der sechste Gesang, Roman für den Rundfunk in drei Abenden von Ernst Schnabel. Erster Abend. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Matthias Wiemann, Odysseus Will Quadflieg, Nausikaa Ellen Schwiers, Der alte Mann Erich Ponto, Alkinoos Kaspar Brüninghaus, Der kurzsichtige junge Mann, Joachim Tege. Athene, Gisela Zoch. Dümas, Kurt Ebbinghaus. Ton, Friedrich Wilhelm Schulz. Musik, Hans-Werner Henze. Regie, Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1955.